Gut, ich warte kurz. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich lebe auf Kosten anderer. Und ich frage euch, wer von euch lebt auf Kosten anderer oder wer kennt wiederum Leute, die so drauf sind, die so richtige Schmarotzer sind. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Ich bin verbunden mit Marvin und Marvin ist 29 Jahre alt. Ganz und genau. Marvin hat sich bei dem Thema angesprochen gefühlt. Irgendwie. Ja, irgendwie. Warum? Aus bestimmt vielen Gründen. Ja. Sag ich mal so, ich hatte das gerade im Vorfeld schon gesagt. Ja. Es geht eigentlich um Folgendes. Ich war 8 Jahre mit meiner Ex-Freundin zusammen. Mhm. Bin jetzt, wie gesagt, 29, habe sie kennengelernt, wo ich bei der Bundeswehr war, kurz vorher. Und wie gesagt, ich habe gerade schon mal erzählt, was der Tom da losgelassen hat. Ich sag, der ist eigentlich noch nie richtig auf die Schnauze gefallen. Also wir haben hier im Radio schon angefangen, 9 Minuten, und ja, der Marvin nimmt gerade Bezug auf den Tom. Lassen wir das jetzt mal sein, weil die ganzen Fernsehzuschauer es nicht mitbekommen haben. Gut. Kommen wir mal zu dir, reden wir über dich. Okay, reden wir über mich, reden über dich. Ne, wie ich dich gelobt habe, mach weiter so, bleib so. Dein nettes Gesicht, was du jetzt gerade aufgelegt hast, lass es so. Vielen Dank. Also du warst 8 Jahre mit deiner Freundin zusammen. Genau. Ja. So, diese Beziehung war, wie man sie eigentlich kennt, Höhen und Tiefen. Mhm. Man hält zusammen, man hält nicht zusammen. Mhm. Der eine liebt mehr, der eine liebt weniger, mhm, der eine gibt sehr viel Geld aus. Das war ich. Das warst du? Das war ich. Aha. Ja, so. Ich habe versucht, sie zu unterstützen, wo sie arbeitslos war. Dann haben wir eine neue Wohnung bezogen, dann haben wir Pferde gekauft, dann haben wir dies gemacht, dann haben wir das gemacht. Pferde gekauft, das heißt, ihr müsst durch dich Knete gehabt haben. Ich bin Berufskraftfahrer. Berufskraftfahrer. Und ich muss dir jetzt auch erstmal ganz ehrlich sagen, Marvin ist nicht mein richtiger Name, weil ich komme eigentlich aus einem Dörfchen. Mhm. Okay, das ist halt ein... Okay, da kannst du aber auch mit leben jetzt. Also das bedeutet, dass du deine Freundin hast ausgehalten, die 8 Jahre. Ich habe sie ausgehalten, während sie auch gearbeitet hat und ich sag mal netto 2,2 verdient hat. Und sie eigentlich immer gut gelebt hat, immer rausgegangen ist mit ihrer Freundin und Geld ausgegeben hat, Klamotten, Lederhosen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Fakt ist ganz einfach, ich habe mich für diese Frau überschuldet und bin mit ihr auseinander, also nach 8 Jahren, und weiß eigentlich jetzt erst, was ich für eine riesen Scheiße gebaut habe. Du hast dich wegen dieser Frau verschuldet. Wie hoch sind deine Schulden? Ich sage dir, es waren 55.000 Mark. 55.000 Mark. 55.000 Mark und es sind jetzt noch 25. Wow. Ich arbeite eigentlich... Daher auch mit den Rennpferden, ne? Also als Kraftfahrer hat man nämlich so die dicke Kohle. Ja gut, man kauft für 8,5 und... Okay, das ist eine andere Sache. Also diese Frau hat im Klartext gar nicht viel, obwohl sie es hätte tun können, gar nicht viel in die Kasse mit eingezahlt. Sie hat für sich gelebt und ich habe für uns gelebt. Jetzt hast du noch über 20.000 Mark Schulden. Jetzt habe ich noch über 20.000. Die Frau ist über alle Berge? Ja. Mhm. Und du sitzt über alle Berge. Wir haben aber noch Kontakt. Mhm. Aber die unternimmt keine Anstalten, dich zu unterstützen. Nein, weil sie jetzt auch von einem anderen schwanger ist und ein Baby kriegt. Ah ja, jetzt hat sie einen anderen Dummen gefunden. Ja. Sagen wir es mal so heftig. Hast du nicht den Mega-Hals auf diese Frau? 8 Jahre ausgesaugt worden zu sein? Hatte ich. Aha. Jetzt hatte nicht mehr? Ich. Diese ganze Sache ist jetzt fast 3 Jahre her. Mhm. Ich bin einer, der eigentlich auch verzeihen kann. Hast du es ihr verziehen? Ich habe ihr verziehen, weil ich momentan damit klarkomme. Mhm. Könnte dir so etwas nochmal passieren? Nein. Warum ist es dir überhaupt passiert? Ich sag mal, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, Liebe macht blind. Mhm. Das traf dann auf dich völlig zu. Das traf auf mich völlig zu, weil Und du hast 8 Jahre gebraucht, um das zu kapieren. Ja, es ist vielleicht Doofheit, ich sehe es auch heute ein. Mhm. Die Sache ist ganz einfach die, das Thema ist ja heute, ich lass mich, oder ich schmarotze. Mhm. Ja. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe nie den Weg gefunden, eigentlich meinen Eltern, größtenteils meiner Mutter, zu sagen, dass ich hier eigentlich sehr dankbar sein muss, denn ohne sie, ohne finanzielle Unterstützung und so weiter, säße ich garantiert im Knast. Mhm. Garantiert. Es kam Schreiben, es kam der Gerichtsvollzieher, sie müssen dies bezahlen, sie müssen noch das bezahlen und so weiter und so fort. Also es hätte eine Frau dich beinahe in den Ruin getrieben. Ruin getrieben, und ich sage mal, es war schon so weit, dass ich daran dachte, eigentlich, was will ich noch auf dieser Welt? Aber die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Du hast das im Griff. Und im Griff kann ich nicht genau sagen. Es ist ganz einfach so, es sieht besser aus als vorher. Und ich bin auf dem besten Wege. Ich habe Arbeit. Das ist dann so eine Sache als Berufskraftfahrer. Du arbeitest hier, du arbeitest da. Du natürlich, kriegst dann deine Kohle oder genau, nicht. Ehe so ein Batzen Geld weg ist, dauert seine Zeit. Ich wünsche es dir, dass du da runterkommst. Und ich wünsche dir demnächst eine Frau, die dir auch vielleicht mal ein Bier ausgibt oder sowas. Dass sie dich da nicht verschulden muss. Jürgen, darum geht es mir nicht, dass mir eine Frau ein Bier ausgibt. Nein, aber du weißt, wie ich es meine. Dass sowas einfach nicht nochmal vorkommt. Richtig. Toi, toi, toi. Jürgen. Marvin, oder wie immer du auch heißen magst. Alles Gute. Ja. Tschüss. Mach's gut, Jürgen. Tschüss. Er mag bestimmt den Musiker Marvin Gaye. Und hat sich deshalb diesen Namen gewählt. Ist das der richtige Name? Gino? Das ist der richtige Name. Hallo, grüß dich. Komm Gino, 20 Jahre alt. Gino, 20 Jahre alt, aus Frankfurt, genau. Thema, ich lebe auf Kosten anderer. Ja, und zwar, ich habe eine Freundin, die heißt Karin. Ja. Und die ist 48 Jahre alt. 48, ja. Und mit der bin ich seit 5 Jahren zusammen. Ja. Ich bin mit 15 mit der zusammengekommen. Mit 15 schon? Mit 15, ja, richtig. Ich war damals in der Eisportale und habe ich da kennengelernt. Wie ist die Frau denn drauf? Ja, mit 43 sich in einen 15-Jährigen zu verlieben, ist schon ein bisschen krass, ne? Ist frech, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Es hat mich halt unheimlich alles imponiert. Sie war älter, sie war reifer, ja? Und sie hatte auch Geld gehabt. Mhm. Also, wo ich ihren Wagen gesehen habe, damals um 15, hat mir schon die Zunge rausgehauen. Was hatte sie denn für einen Wagen? Ein Vierer, Carrera, Turbo. Ein was? Ein Porsche? Ja. Kann ich verstehen, dass sie die Zunge raushängt, ja? Richtig, genau. Vor allem, wenn man 15 Jahre alt ist. Genau. Ja, und dann bin ich halt mit ihr zusammengekommen und alles drum und dran, hab mir am Anfang nichts bezahlen lassen und jetzt lebe ich halt schon seit knapp 2 Jahren so voll auf ihre Kosten. Voll auf ihre Kosten? Ja. Du wohnst bei ihr? Ich wohne teilweise, also ich gehe teilweise zurück zu meinem Vater ja, und zu ihr. Und zu ihr? Ich pendel immer so ein bisschen. Ja. Was ist sie vom Beruf? Sie ist vom Beruf Rechtsanwältin. Rechtsanwältin, also sie hat richtig Knete. Sie hat Geld, ja. Tolle Wohnung, tolles Auto, gutes Auskommen. Alles, was ein Mann imponiert, wenn er es schafft. Und du bist der Jüngling, den sie sich quasi dafür gekauft, den sie sich quasi kauft, ne, oder? Ja. Siehst du es selbst auch so? Nein. Ja, siehst du das selbst auch so? Ja, ich meine, ich lebe halt gut, ja. Mhm. Und ich lebe jetzt schon 2 Jahre sehr gut. Aber wie fühlt man sich denn dabei? Ich würde mich dabei beschissen fühlen. Nee, Quatsch. Nee? Nee, ich meine, warum soll sie es nicht bezahlen? Ich muss mich nicht überanstrengen. Ja, gut, du bist, ja, das ist eine faule Einstellung, klar, ja. Ja, ja gut, aber irgendwo finde ich, ist sie selbst dran schuld. Mit 48 Jahren... Eine Frau, die normal ist, ja, die macht sowas nicht. Liebst du diese Frau? Nee. Nein. Nein. Aber du gehst mit ihr ins Bett? Ich gehe mit ihr ins Bett, ja. Das hat ja eigentlich was Hurenhaftes. Du bist eine Hure. Ein Callboy, wenn schon. Ja, entschuldige, dass ich das nicht direkt richtig ausgedrückt. Ein Callboy, ja. Also so würdest du dich auch verstehen? Ja, also, ist halt wichtig, das Geld für mich. Wie? Ist wichtig, das Geld für mich. Ja, also es ist quasi ein Geschäft. Du gehst mit der älteren Dame ins Bett und dafür finanziert sie dir dein Leben und du kannst in ihrer schönen Wohnung, weiß ich was, machen und mit dem Porsche fahren. So gesehen ist es ein Geschäft, richtig. Hast du denn auch irgendwas gelernt? Geld auszugeben. Geld auszugeben? Ja. Mhm. Aber das heißt, also hast du einen Berufsabschluss, einen Schulabschluss? Ja, ich habe Schulabschluss gemacht. Ich habe Hauptschulabschluss gemacht. Ja? Ja? Aber keine Lehre? Hast du eine Lehre begonnen? Doch, hast du doch. Mhm. Ja, habe ich. Und dann habe ich eine Lehre begonnen, ja. Und ich tippe mal nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich tippe mal nicht zu Ende gefühlt. Nee, nee. Mhm. Jetzt bin ich noch auf einer Abendschule. Ach, das machst du dann doch? Ja, schon beim Realschulabschluss, ja. Ja. Was sagt denn dein Vater dazu? Was sagt er dazu? Ich meine, er sagt, du bist alt genug, um zu wissen, du musst wissen, was du tust, ja. Hat der das damals, als du im zarten Alter von 15 Jahren warst und diese ältere Person dich da quasi eingekauft hat, hat der es da auch schon mitbekommen? Ja, so mit 16 habe ich schon geschnaggelt dann, irgendwann mal. Weil am Anfang war es ja noch nicht so krass, ja. Da habe ich... Ich weiß nicht, da hat vielleicht auch nicht die Mumm, mir das Geld so richtig rauszuziehen. Ich weiß auch nicht, ja. Ich hatte schon Respekt vor ihr. Also du hast überhaupt gar kein schlechtes Gewissen? Nee. Geht dir diese Frau nicht manchmal auf die Eier? Ja, deswegen rufe ich eigentlich auch an. Erzähl. Ja. Und zwar möchte ich der Karin, ja, die guckt gerade zu, die sitzt in Wiesbaden und sitzt vom Fernseher, der möchte ich sagen, dass das nicht so weiterlaufen kann. Das ist nicht... Dass ich doch bitte nicht mehr bei mir melden soll und... Aha. Vielleicht ist es auch ein bisschen viel für mich. Also du willst dich zurückziehen von der Karin? Ja, ich hab, das wird sie jetzt auch hören, ich bin ihr einmal fremdgegangen und es war in Italien. Ja, und ich sehe das Mädchen jetzt halt wieder und ich denke halt schon ein bisschen an sie. Also ich habe mich schon ein bisschen verguckt. Ja? In die Frau in Italien, genau. Oder was? Genau, und sie kommt aus meinem Ort. Und ich jetzt bin ich völlig baff, weil du das gerade in großen Hymnen dargestellt hast, dass es okay ist, du bist ein Callboy, das ist Geben und Nehmen. Und jetzt sagst du zu mir, dass du dich von dieser 48-jährigen Karin doch trennen möchtest. Ich kann den Callboy auch so machen, ja? Mhm. Also ich sage jetzt mal, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Aha, also... Ja, den kann ich auch so machen, wenn ich inseriere in der Zeitschrift. Ach so, ja, zu anderen Frauen, ja. Ja, das ist kein Problem. Also im Klartext, aber du möchtest den Kontakt zu Karin gänzlich abbrechen. Ja. Weil es ist auch alles, es ist zwar alles schön und gut, was ich habe, ja? Mhm. Und ich tue auch toll ausgehen und alles Mögliche, sie finanziert mir wirklich alles, ja? Mhm. Aber ich habe halt doch Angst davor, dass wenn das auf einmal alles weg ist, ja? Dass es dann vielleicht schon ein bisschen zu spät ist. Mhm. Ja? Ich meine, ich kann dich da nur unterstützen, da die Notbremse zu ziehen. Und ich finde diese Einstellung von deiner Freundin Karin auch sehr wenig respektabel, um es mal sehr freundlich auszudrücken. Was meinst du denn, wie sie jetzt darauf reagiert? Ihr seid ja nun sehr aneinander gewöhnt. Ja, sie sitzt gerade mit einer Freundin vom Fernseher. Mhm. Und ich denke mal, dass sie jetzt, glaube ich, nicht mal vom Fernseher sitzt, sondern schon probiert, bei mir anzurufen. Mhm. Und wenn auch nicht, ich meine... Ich möchte einfach keinen Kontakt mehr mit dir haben und sie soll sich damit abfinden. Kannst du nicht ändern, ne? Jetzt frage ich dich natürlich, warum du diesen Weg wählst, hier über Radio und Fernsehen ihr das zu sagen. Und warum hast du es ihr nicht direkt ins Gesicht? Ja, ich hatte schon, also ich fände es ein bisschen respektlos, wenn ich ihr dabei in die Augen will. Kann ich nicht, ja? Das finde ich dann ohne Respekt, weil sie hat mir... Ich fände es eigentlich mutig, aber naja. Nee, weil sie hat mir so viel gegeben, ja? Ja, du hast ihr auch viel gegeben, deinen jungen Körper. Ja, gut. Ne? Unterschätzt das ja noch nicht. Das ist ja nun, du hast ihr das alles gegeben. Ja, so, nee, die Einstellung habe ich auch, ich würde auch weiter Callboy machen. Mhm. Ja? Darum geht es nicht. Aber nicht mit Karin. Nein. Mhm. Weil das ist halt schon was Festeres, ja. Also sie will zumindest was Festeres. Mhm. Ja? Sie will immer essen gehen, ja. Mhm. Und sie will immer weggehen und ich muss mich überall mit ihr blicken lassen und so, ja. Ich meine, hat sie sich denn da nicht geschämt? Gut, das weißt du vielleicht nicht so genau. Wenn sie in ihrem Alter von Anfang, wenn ich mit einem 15-jährigen Jungen rumlaufen würde, käme ich mir ziemlich bescheuert vor, ehrlich gesagt. Würde ich mir auch vorkommen, wenn ich mit so einem jungen Mädchen rumlaufe, ja, in dem Alter, ja. Aber es hat ihr nichts ausgemacht. Nee, sie war stolz drauf. Und sie hat dich richtig so mit in ihre Kreise auch reingenommen? Ja, auf jeden Fall. Und hast du dich denn da nicht irgendwie auch unwohl gefühlt? Haben nicht all die Nase gerümpft und haben gesagt, das ist mehr oder weniger eine Nutte, der Junge? Ja, nee, wenn ich mit den Leuten weg, die waren auch, wie soll ich das sagen, die waren alle locker. Mhm. Ja, das waren nicht so die typischen Juristen. Ja, die typischen 50-Jährigen, ja, das war es nicht. Die waren schon alle locker drauf. Mhm. Und die haben auch gern alle halt Geld ausgegeben. Mhm. Das war das so eine der wichtigsten Sachen, Geld auszugeben. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war ein Fehler, dass du das gemacht hast? Nein. Nein, aber jetzt ist es genug, deiner Auffassung nach. Jetzt, ja. Mhm. Ich denke, dass ich muss eigentlich auf die Beine kommen, ja. So, nun kann es passieren. Woher weißt du eigentlich, dass Karin heute Abend die Sendung im Fernsehen sieht? Ich habe ihr gesagt, sie ist zu einer Freundin gefahren. Ach so. Ja, und sie weiß, dass ich deine Sendung öfters gucke. Mhm. Und da habe ich ihr gesagt, guck heute Abend mal die Sendung. Und schwuppdiwupp bist du auch zufälligerweise gleich durchgekommen. Ich habe sie angerufen. Ja, ein Zufall, ja. Mhm. Ja. Und dann habt ihr mich auch gleich... Was meinst du, was jetzt passiert? Sie hat dieses jetzt hier gesehen und gehört. Sie wird dich anrufen. Was wird sie dir sagen? Ja, ich würde sagen, dass sie das doch bitte so hinnehmen soll, wie ich es gesagt habe. Nee, was meinst du, wie wird sie versuchen, dich zurückzuholen, zurückzulocken? Stimmt mal schon, ja. Vielleicht Weil ich bin halt auch ein Teil von ihr so geworden, ja? Also ich habe einfach dazugehört. Mhm. Hast du bei ihr noch Sachen in der Wohnung? Ja, aber ein paar Klamotten habe ich noch liegen. Zwei Hosen und noch ein paar Schuhe, ja. Also das war jetzt eine gewichtige Botschaft über das Fernsehen von Gino an seine ältere Freundin Karin. Bei allem Respekt, aber... Ja, und diese Botschaft wird das Leben von Karin erheblich verändern und dein Leben auch. Richtig. Ja, du hast gerade gesagt, was mir gut gefällt, das finde ich schön, dass du das machst, dass du deinen Realschulabschluss in der Abendschule nachmachen willst. Wenn jetzt der Geldhahn zugedreht wird von Karin, wie finanzierst du dich denn dann? Ja, ich bin jetzt halt bei meinem Vater, ja, und der unterstützt mich auch, wenn ich das will. Mhm. Deswegen bin ich nicht von zu Hause weggegangen, ja. Mhm. Wäre ja auch ganz schön, wenn du irgendwie versuchen würdest zu jobben. Aber du hast ja gerade schon überlegt... Ich hab eine ganze Zeit lang gejobbt, muss ich dazu sagen, als Kurierfahrer. Mhm. Und ich habe zu viel gejobbt. Mhm. Ja, und es hat nicht mit den Noten geklappt, ja. Ja. Was ist dein Ziel, dein Berufsziel? Was möchtest du denn? Ich möchte Abitur machen. Ja. Und dann möchte ich studieren. Was denn? Jura. Jura. Ich hoffe nicht, dass du damit 48 dir ein 15-jähriges Mädchen holst. Auf keinen Fall. Nein. Nein. Ich finde gut, was du entschieden hast, ja, dass du es gemacht hast. Hättest du es vielleicht ein bisschen anders machen können, aber egal, ist es nun mal so gelaufen jetzt. Ja, es musste so sein. Moment. Okay. Fühle ich mich auch besser. Ziehst du durch und ich wünsche dir für dein weiteres Fortkommen viel Glück. Danke. Tschüss. Wünsche ich für euch alle. Alle, die zuhören. Okay, tschüss, Tino. Alles klar. Danke, tschüss. Jetzt ist am Telefon Erich. Erich ist 30 Jahre alt. Hallo? Ja. Ja, hallo. Es geht eigentlich mehr um meinen Bekannten. Ja? Der zockt Sozialämter ab. Der zockt Sozialämter ab? Ja, aber im großen Stil. Im großen Stil? Ja. Wie macht er das denn? Zum Beispiel, ob das Darmstadt ist, Mannheim oder Frankfurt. Der geht erst, sucht er sich eine Wohnung in der Zeitung. Mhm. Und dann kriegt er ja raus, die Wohnung ist zur Vermiete in dem und dem Haus. Mhm. Dann kriegt er den Namen vom Vermieter raus. Mhm. Und dann geht er sich anmelden in die Wohnung. Mhm. Kriegt er oder unterschreibt sogar selbst den Mietvertrag, muss man dazu sagen. Und dann geht er aufs Sozialamt. Mhm. Ich brauche die erste Mietesegner, ich brauche Kaution. Dann kriegt er die Kaution und die Miete in die Hand, was mir sowieso... So einfach geht das? Das ist sehr einfach. Und wenn ich das nicht selbst sehe jetzt, dass er das machen kann. Ich würde es gar nicht glauben. Aber wenn du es jetzt ich habe das live erlebt. Ja, ja. Ich habe das live erlebt. Der kommt manchmal raus mit 3.000, 4.000 Mark aus dem Sozialamt. Das ist doch nicht wahr. Dann kriegt er sein erster Lebensunterhalt, der erste Monat, die 500 und dann kriegt er Begleitungsbeihilfe. Mhm. Der zockt jedes Sozialamt ab, immer auf dieselbe Masche. Und er macht natürlich beruflich nichts, gar nichts? Nee, er macht nichts, er braucht nicht zu arbeiten. Er ist ein Parasit unseres Systems, unseres Sozialsystems. Ja. Wie viel, hast du da so einen Überblick, auf wie viel der im Monat kommt? Ich schätze mal 7.000, 8.000, sag mal 10.000 Mark. Das ist ja unglaublich. Also ich weiß, dass es wirklich solche Sachen gibt, solche Phänomene. Ich habe da einiges auch schon drüber gelesen. Und man soll es nicht glauben, wenn jemand ganz geschickt ist, kann er diesen Staat unglaublich melken. Ne? Ich habe schon versucht, die Sozialämter anzurufen. Mhm. Aber ich sage hier zu dir und der, zockt euch ab. Mhm. Wir können Ihnen keine Auskunft geben, das ist Datenschutz. Mhm. Die wollen eigentlich beschissen werden. Du willst ja auch keine Auskunft haben, sondern du hast sie ja nur auf etwas aufmerksam gemacht. Richtig. Und dieses Aufmerksam machen nehmen sie nicht zur Kenntnis. Nee, machen sie nicht. Das ist ja auch ein Ding. Oder hier in Mannheim habe ich angerufen und habe gesagt auf dem Arbeitsamt, weil er braucht ja einen Laufzettel. Mhm. Mhm. Die geben die dem. Ohne Probleme geben die dem einen Laufzettel fürs Sozialamt. Also er ist ein geschickter Typ und er kennt sich wahrscheinlich auch mit den ganzen Paragraphen gut aus. Ja, er war lang genug im Knast gesessen, er hat die studiert. Ja. Was für ein Verhältnis hast du denn zu ihm, dass er dir das alles so erzählt? Er ist ungefähr, kann man sagen, er ist jetzt 42 Jahre alt. Mhm. Ich habe den damals durch Kirsch kennengelernt, durch Amerikaner. Mhm. Und dann bin ich nicht mehr los, Mann. Was, durch die Kirche kennengelernt? Ja. Mhm. Und ich wurde nicht mehr los. Mhm. Er kommt, ist immer öfter gekommen, er kommt heute noch. Mhm. Und will sich ausreden über sein verkorkstes Leben und alles. Hast du nicht Angst, wenn du dich dann bei einem Sozialamt meldest und ihn quasi anschwärzt oder es hier auch erzählst, dass er sich an dir rächt? Nee, das auf jeden Fall nicht. Das nicht? Mhm. Nee. Mhm. Er wird versuchen, aber er hat keine Chance. Mhm. Er hat Wohnmobil, echt, ich habe das live erlebt. In Worms hat er ein Wohnmobil gekauft, auf Wechsel. Mhm. Der Mann wollte, ich müsste lügen, 8.000 oder 9.000 Mark. Und er gibt ihm einen Wechsel. Man hat den Norbert nie mehr gesehen. Mhm. Und dann hat er der Mann Anzeige gemacht. Und dann wurde Norbert verhaftet. Mhm. Der ist dann in die Kiste gegangen. Mhm. Aber der Mann hat bis heute noch keinen Finish gesehen. Mhm. Das Wohnmobil steht heute noch im Odenwald. Mhm. Also er fällt dann doch schon auch auf die Schnauze mit diesen Aktionen unter Umständen. Ist ihm aber egal. Ist ihm egal. Mhm. Er hat gesagt, er hat hier draußen nichts. Also was der macht, das macht er. Was ich wirklich sehr empörend finde, ist, dass die Sozialämter so abweisend reagieren, wenn du sie auf einen solchen Missstand aufmerksam machst. Das kann ich nicht verstehen, wo es wirklich genug Bedürftige gibt. Ja, das ist richtig. Es gibt genug Bedürftige, wo es Geld brauche. Aber nee, dem schiebe ich alles hin und vorne rein. Ich hätte es nicht geglaubt, der ist gekommen ohne Geld. Hast du denn schon mal daran gedacht, ihn anzuzeigen, dass es ganz offiziell über die Polizei in Staatsanwaltschaft läuft? Dann geht er in den Knast und bringt nichts. Er kommt raus und macht dasselbe Ding nochmal. Mhm. Ja gut, aber währenddessen macht das dann schon mal nicht, während er im Knast ist. Ja klar, gut. Also jetzt. Ich finde schon, dass man da initiativ werden muss. Ich finde es nicht hinnehmbar, so etwas. Vor allen Dingen, er mietet Wohnungen an, überall in Deutschland. Mhm. Überall, und zockt die Leute ab. Ja, es sind kriminelle Vorgänge, die du da beschreibst. Ja. Da sollte man was tun. Also ich würde dir schon, ich fände schon würde es schon begrüßen, wenn du da noch ein bisschen mehr das versuchen würdest zu lancieren, hin zur Polizei zum Beispiel. Aber es sind jeden Tag neue Dumme. Mhm. Zum Beispiel will er eine Ferienanlage in der Dominikanischen Republik machen. Mhm. Sucht Geldgeber. Es gibt Leute, die fallen auf den Rhein und geben Geld. Doch. Ja, aber das ist doch nur wirklich, das sind doch Betrugsdelikte. Da hast du doch eigentlich die Verpflichtung, Erich, das an die Polizei weiterzugeben. Ja, sicher. Aber wenn du da dann rufst, dann sage sie, wo wohnt er? Ich kann denen noch nicht mal sagen, wo er wohnt. Na gut, dennoch würde ich es mal versuchen. Du hast sicher noch viele Detailinformationen, die jetzt gar nicht rübergekommen sind, auch nicht rüberkommen sollen, die mit denen die Polizei schon was anfangen kann. Aber das war jetzt ein Beispiel, was du erzählt hast, was leider Gottes bestimmt nicht ein Einzelfall ist, ne, in Deutschland. Ich kenne nur den einen. Mhm. Danke für deinen Anruf. Ich bedanke mich. Alles Mach weiter so. Tschüss. Danke, tschüss. Erich, danke, tschüss. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 37 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 37 Sekunden, hier ist 1 Live. Domian, das Talkradio vom WDR, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema, ich lebe auf Kosten anderer. Wer von euch lebt auf Kosten anderer und wer kennt wiederum Leute, andere Leute, die auf Kosten anderer leben? Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt auch noch schon mal ein Hinweis auf morgen. Morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag ist der 1 Live Freundeskreis hier in Köln in der Live Music Hall. Und dort wird ein Domian-Bildtelefon aufgebaut. Und wer Lust hat, sich mit mir über ein Bildtelefon zu unterhalten, das man sich auch mal so sehen kann, anschauen kann, dann sollte er oder sie in die Live Music Hall hier nach Köln kommen und dann kann man das sicherlich arrangieren. Nochmal meine Telefonnummer für heute Nacht 0180 5678 111. Es geht weiter mit Bianca und die ist 25 Jahre alt. Ja, mich. Hallo, Domia. Bianca, hallo. Du hast deinen Fernseher nicht ganz leise gedreht. Nee, nicht ganz. Ich bitte darum, ihn ganz leise zu drehen. Und ja, erstmal Kompliment. Ja, danke. Für die Sendung. Vielen Dank. Es geht um meinen Bruder. Ja. Der schnurrt sich durch, wo er nur kann. Somit auch bei dir? Ja, auch bei mir. Ja. Erzähl mal ein bisschen über ihn. Erstmal, wie alt ist er? Er ist 21. 21. Und wie schnorcht er sich so durch? Also, erstmal in der Familie. Mhm. Er lebt also bei euch noch zu Hause? Ja, er lebt noch zu Hause. Du auch zu Hause noch? Ich auch, ja. Mhm, ja. Wie viel seid ihr in der Familie? Wir sind mit 6 Personen. Mhm. Und bei seinen Kumpels schnurrt er sich durch. Mhm. Arbeitet er denn auch? Ja, er arbeitet am Hochofen. Also er verdient ganz gut Geld? Ja. Ja. Aber trotzdem, das Geld ist Mitte Monat weg. Mhm. Und dann kommt er rangeschnurrt. Wie, was, für was schnurrt er denn? Was will er denn haben? Schnurrt mit Geld, Zigaretten und ach, alles Mögliche. Auch nach Essen. Mhm. Gibt er denn zu Hause Geld ab? Er gibt zu Hause auch Geld ab, ja. Das ja, das macht er schon. Mhm. Ja, ja. Ja. Und das Geld, was er verdient, verprasst er. Also er hortet das nicht irgendwo und ist ganz geizig. Nee, er kauft ja auch Klamotten. Verprasst er das nur für sich oder lädt er in der Zeit, wenn er denn Geld hat, auch andere Leute mal ein? Andere einladen, das macht er auch, ja. Das macht er auch. Aber irgendwann ist das Geld weg, Mitte des Monats, und dann müsst ihr ihn quasi alle finanzieren. Ja, ja. Wie viel Geld hast du ihm denn schon gegeben in all den letzten Jahren? Oh, reichlich. Na, sag mal eine Zahl. Kann man schlecht sagen. 1000 Mark, 5000 Mark? Ja, so 1000 Mark bestimmt schon. Ja. Ja, warum, stellt sich natürlich die Frage, warum macht ihr alle das mit? Warum machst du das mit? Wir können ihn nachher nicht sitzen lassen. Na gut, aber Warum nicht? Von was soll er denn dann leben? Du, man kann ja argumentieren, wenn er im Hochofen arbeitet, hat er ein ordentliches Gehalt und dann muss er sich das einteilen lernen. Und wenn er nichts mehr hat, in der Mitte des Monats kann er sich eben nichts kaufen. Basta. Ja, das interessiert ihn nicht. Und das wird ihn aber dann interessieren, wenn ihr ihm nichts mehr gebt. Ja. Ihr seid auch ein bisschen dumm, glaube ich. Dass ihr das, dass ihr dann immer so nett zu ihm seid. Ja, irgendwie muss man ihn ja unterstützen, ne? Aber warum? Er ist ja nicht hilfsbedürftig in dem Sinne. Ja, bei dem kommt das alles so rüber, da muss man ihm einfach nur helfen. Aber warum? Erklär mir das mal. Das kann ich nicht erklären. Das kannst du nicht erklären. Du hast ein zu gutes Herz, Bianca. Ja, ja. Daran liegt das wahrscheinlich. Und Mama und Papa machen das auch so mit. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Da kann ich ja nur sagen, selbst schuld. Ja, und wenn er kein Geld hat oder keine Zigaretten, dann wird er natürlich auch aggressiv, ne? Was heißt das? Ja, der legt sich mit den Geschwistern an und draußen legt er sich mit Leuten an. Nur so mündlich oder gibt's auch schon mal Keilereien? Ja, ja, gibt auch schon mal Keilereien. Hat er dich auch schon mal geschlagen? Mich geschlagen noch nicht. So, Kaffetchen, das ja. Was? Kaffetchen. Kaffetten? Bisschen so ärgern gegenseitig. Wenn du ihm nichts gibst. Wenn ich ihm nichts gebe. Also Bianca, ich bin der ganz, ganz, ganz festen Auffassung, dass ihr mit Schuld dran seid, weil ihr ihn an einer zu langen Leine laufen lasst. Ihr müsst einfach vorgeben, Junge, so geht das nicht. Basta, keine Diskussion. Du kriegst von uns nichts. Teil dein Geld ein, du verdienst gut. Und das müsst ihr so machen. Und wenn ihr da alle an einem Strang zieht, zumindest in der Familie, oder du, ihr müsst gar nicht an einem Strang ziehen, wenn du damit anfängst, schon, was deine Person angeht, ist das schon mal recht in Ordnung. Und ich meine, ich verdiene ja auch nicht gerade das Ware, ne? Umso schlimmer, umso schlimmer. Also, härtere Seiten aufziehen, das nicht mit dir machen lassen, Bianca. Mein Tipp. Okay? Ja, okay. Alles Gute, viel Glück dabei. Ein kleiner Moment noch. Ich wollte noch mal auf dem Thema von gestern zurück. Was? Ja. Mit dem 15-jährigen Frank. Ja. Oder mit der, ich weiß jetzt nicht, Iris oder... Das war die multiple Persönlichkeit, ja. Ja, genau. Mhm. Ich glaube da irgendwie nicht dran. Doch, es ist aber wirklich wahr, glaubst du mir. Es ist sehr, sehr unbegreiflich alles, aber es stimmt. Es ist wirklich wahr. Das könnte ja auch sein, dass da mehrere Personen in einem Raum sitzen, die sich den Hörer mal weitergeben. Mhm. Aber da sich unsere Psychologen auch schon mit diesem Fall beschäftigt haben, er hat ja schon mal vor gut einem Jahr angerufen, wissen wir definitiv, dass es stimmt und dass dieses ein Krankheitsbild ist, dass das eine kranke Person ist. Es ist unvorstellbar letztendlich für uns alle. Das gibt's auch wohl nicht so oft, soweit ich Bescheid weiß. Mhm. Also, das war noch ein kleiner Nachklapp zu gestern, Bianca. Alles Gute. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Vivian, 21. Hi. Hi. Hi. Aber Vivian hat auch den Fernseher nicht runter. Nee. Bitte. War ich jetzt nicht. Ach, ihr Lieben. Tausendmal kann man es euch sagen. Ja, Moment. Ja. Jetzt läuft's. Ja. Okay. Wir beide unterhalten uns jetzt. Ja. Über Schmarotzer. Ja. Bist du einer? Sozusagen. Nein, ich ja nicht. Ja, du nicht? Mein Freund. Dein Freund. Erzähl mir von deinem Freund. Ja, der wohnt halt hier mit mir in der Wohnung. Ja. Also eigentlich ist es ja nur meine Wohnung. Mhm. Naja, was soll ich sagen? Also der wohnt halt mit mir hier. Ich mache gerade eine Ausbildung und wir sind im Grunde zeitgleich mit der Schule fertig geworden. Mhm. Und seitdem wohnen wir halt zusammen. Wie lange schon? Zwei Jahre etwa. Zwei Jahre. Mhm. Also ich mache Physiotherapeut-Ausbildung. Zwei Jahre, ein Jahr geht's noch. Ja. Macht ihr auch eine Ausbildung? Nein. Er hängt nur rum. Ja, also nein, er wollte zwischenzeitlich immer so ein bisschen jobben hier und da und ich sag halt auch immer, er soll sich ein bisschen erkundigen und dann waren auch mal ein paar Wochen dabei. Aber im Endeffekt ist dann halt immer wieder so, ja, es hat ist nichts gewesen und so und naja, und im Endeffekt bezahle ich halt alles. Du zahlst die Wohnung, ja. Du zahlst das Essen ja. Und was man halt alles so braucht. Ja, genau. Okay, das Telefon bezahlst du auch. Ja. Zum Beispiel. Genau. Darf ich dich fragen, was du verdienst? Ich verdiene gar nichts. Als Physiotherapeut musst du selbst bezahlen für die Ausbildung. Ach so. Ja. Das ist gar keine normale Lehre. Nein, das ist eine Privatschule. Im Endeffekt also meine Eltern sozusagen. Ja. Und du kriegst von deinen Eltern auch eine gewisse Unterstützung? Ich krieg halt das Schulgeld und dann halt das Geld, was ich zum Leben brauche. Und das muss ich dann im Endeffekt halt mit meinem Freund teilen. Was macht er denn den ganzen Tag? Ja, ich weiß es ja nie so genau. Ich bin ja in der Ausbildung. Also im Endeffekt komme ich halt nach Hause, okay, er macht halt den Haushalt. Also er schläft erstmal lange. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja relativ früh aus dem Haus. Okay, dann schläft er natürlich noch. Er behauptet, er würde dann auf Jobsuche gehen oder was auch immer, irgendwelche Behördengänge machen für uns. Und na klar, die Wohnung ist dann auch natürlich tipptopp, aber wie groß ist die Wohnung denn? 55 Quadratmeter, ja, also zwei Zimmer. Die hat man ja schnell mal nebenher gemacht. Ganz genau. Ja, das denke ich halt auch. Ja, hat man auch. Ja. Und ja, er behauptet halt, das wäre halt sein Ding und er würde sich halt immer kümmern. Wie gesagt, ab und zu gibt es dann halt mal so ein paar Wochen Arbeit, aber... Also er hat auch nach der Schule, was für Schulabschluss habt ihr? Wir haben bei der Abi. Abitur gemacht, oder? Mhm. Also er hat danach auch keine Anstalten unternommen, eine Lehre zum Beispiel zu machen? Er kann sich auch nicht entscheiden und dann wollte er doch wieder jobben und dann vielleicht doch wieder dies und dann mal vielleicht wieder das und... Kriegt er denn irgendwie noch was zugeschoben von Eltern? Nein, gar nichts. Nein. Also er hat im Monat im Prinzip null Einkommen. Null, ne. Mensch, Vivian. Ja, ich weiß auch Mensch. Nicht. Mensch, ich weiß auch nicht. 2 Jahre machst du sowas mit? Ja, im Grunde, also ein Jahr muss ich halt die Ausbildung noch machen im Endeffekt. Und ich weiß auch nicht. Also ich hätte den absoluten Wut, die absoluten Wutgefühle. Ja, was meinst du, warum ich denn hier anrufe? Ja. Ja. Kannst du überhaupt noch mit dem abends nett und zärtlich umgehen? Du kommst da erschossen von deiner Ausbildung und der hat sich einen schönen Tag gemacht. Das kann man ja mal ein paar Monate hinnehmen, wenn jemand wirklich sucht und er findet nichts. Aber offensichtlich, wie du schilderst, ist er nur einfach eine faule Haut. Ne? Ja, ist er auch, ist ja. Auch. Ja, was soll ich denn machen, mein Gott? Du sollst ich meine, ist halt mein Freund, ich liebe ihn halt total. Was ja, soll aber, ich denn machen? Aber tut so etwas... lässt ist respektlos, das, ist respektlos. Nein, nein, lässt das letztendlich nicht auch die Liebe ein bisschen angekratzt werden? Sonst würde ich auch nicht anrufen, dann sicher. Also wenn ich jetzt total glücklich wäre und dann würde ich wahrscheinlich hier nicht anrufen und klagen. Also die Frage ist, kann man einen solchen Menschen letztendlich dann auch noch wirklich lieben? Ja. Ne? Weil man verliert ja auch den Respekt vor diesen Menschen, wenn der sich so verhält. Das stimmt, da hast du recht. Also mittlerweile bin ich auch, ich meine, mittlerweile ist gut, das sind jetzt schon 2 Jahre. Aber mittlerweile mache ich mir halt auch schon meine Gedanken, aber es ist halt total schwer. Haust du denn schon mal auf den Tisch zwischendurch? Und sagst, ja, na sicher. Ich sag halt, ja, such dir einen Job wenigstens, wenn du schon keine Ausbildung machst, wenn du nicht studierst, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann jobbe wenigstens, damit du zum Haushalt beitragen kannst. Aber wie geht das denn? Man braucht da auch viele Kleinigkeiten. Man kauft sich mal ein paar Socken oder meine Jeans oder so. Musst du ihm das auch noch bezahlen? Nein, also für ihn jetzt im Grunde, jetzt für seinen persönlichen, wenn er jetzt zum Beispiel abends weggeht mit Freunden, da bezahle ich, also so bescheid ich es auch wieder nicht. Also das holt er sich durch so ein paar ganz kleine Minijobs rein. Ja, genau, wie ich halt sagte, diese paar Wochen, die er zwischendurch immer hat, ne? Aber im Grunde die ganzen Lebensmittel und die ganze Miete und die ganzen Nebenkosten, die dazu kommen. Vivian, setzt dem doch ein Ultimatum. Sagt, das läuft jetzt 2 Jahre, das ist schon viel, viel, viel zu lang. Die Schmerzgrenze ist ganz klar überschritten. Sag ihm, wenn es in den nächsten 3 Monaten sich nicht ändert, die Situation, wenn du dich nicht bemühst um einen Job und auch keinen Job findest, ziehst du aus. Wir können gerne zusammenbleiben und ein Paar bleiben, aber dann suchst du dir eine eigene Wohnung erstmal. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Weiß ich, aber das ist der einzige und richtige Weg. Ja, na sicher, das haben mir schon so viele von meinen Freunden gesagt. Weil der natürlich genau, wie wir es gerade auch beim Anrufer hatten, das Gefühl wahrscheinlich hat, ich kann das mit der machen. Die mosert da mal ein bisschen rum, aber letztendlich nimmt sie dann doch alles so hin, wie ich es will. Ja, hast sicherlich recht, aber es ist trotzdem einfacher gesagt als getan. Also da stimme ich dir zu. Wir sind halt, wie gesagt, schon lange zusammen. Ja, das ist kein leichter Schritt. Ja, ganz genau. Aber das, was da abgeht, ist, finde ich, auch sehr, sehr... Ja, es ist falsch. Und ich finde es auch sehr diskriminierend für dich. Und es zeugt von so wenig Achtung deiner Person von seiner Seite her. Ja. Also geht man doch mit keiner Frau um, die man liebt. Ja, weißt du, du hast halt immer noch diese Hoffnung, dass es dann irgendwie wieder kommt und dann kann man halt doch wieder... Aber doch nach 2 Jahren nicht. Ja. Weißt du, wenn das ein paar Monate so gelaufen wäre, würde ich jetzt sagen, okay, komm, gib ihm eine Chance. Aber die Chance hast du ihm reichlich gegeben, reichlich. Nun ist es gut. Nun reicht's. Das Fass ist am Überlaufen schon. Ja, recht hast du, klar. Das haben ja auch schon alle meine Freunde gesagt, aber irgendwie kann ich mir immer den Kick halt auch nicht geben. Ich hoffe, dass dieses Gespräch dir vielleicht so ein bisschen mehr Power in die Richtung gibt, dass der Kick jetzt kommt. Ja, irgendwann muss es ja mal soweit sein. Ich hoffe das. Viel Glück. 2 Jahre sind echt lange. Ja, danke schön. Tschüss, Vivian. Ja, ciao. Ralf, 36. Ja, da bin ich. Ja, schön. Ja, bei mir klingelt es nicht im Hintergrund. Bei dir klingelt es nicht im Hintergrund? Ja, ich habe alles leise gestellt. Das ist schön. Ja, also ich fange direkt mal an. Viele meinen vielleicht, dass ich ein Schmarotzer bin, fühle mich aber nicht so. Kurze Vorgeschichte, ich habe einen sehr guten Job gehabt. Mhm. Ich war in einer Bank beschäftigt, habe über 100.000 Mark verdient. Dann hat meine Frau Zwillinge bekommen, sie war sehr jung. Anschließend, nach 3 Monate nach der Entbindung, noch ein Kind. War wieder schwanger, nicht noch ein Kind, war wieder schwanger. Ich habe aufgrund Mobbing in der Firma und jede Menge Stress und dies und das und für meine Familie eigentlich den Job damals aufgegeben, weil Geld mir eigentlich unwichtig war. Bin dann in die Arbeitslosigkeit rein, habe mich dann eigentlich mehr oder weniger um die Familie gekümmert und ich habe eigentlich die Höchstbeiträge zur Sozialversicherung bezahlt und ich wollte eigentlich auch aus diesem negativen Bereich raus. Ich war Vollstrecker in einer Bank, Ja, und dann ging es eigentlich so langsam immer weiter bergab. Ich habe jede Menge Bewerbungen geschrieben. Mhm. Kurze Zwischenfrage, war die Hauptmotivation doch schon, dass du dich nicht in deinem Beruf so wohl gefühlt hast? Nein, also die Arbeit hat mir damals zwar Spaß gemacht, aber wenn man über 10 Jahre als Vollstrecker gearbeitet hat in einer Bank, irgendwo fehlt es da auch so ein bisschen an der Motivation dann, überhaupt für seinen Arbeitgeber dann richtig tätig zu werden. Gab es denn nicht, ich wundere mich so, dass man so einen Job irgendwie aufgibt, gab es nicht Möglichkeiten, dich innerhalb der Bank dann irgendwie anders zu entwickeln, wohin, dich versetzen zu lassen? Ja. Jürgen, ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben da, ich bin einfach nicht aus der Abteilung rausgekommen. Na gut, das ist dann so gewesen, dann hast du gekündigt. Richtig, ich habe, das war mehr oder weniger so ein Rundumschlag, als die Zwillinge geboren wurden, die hatten die drei Monatskoliken gehabt und natürlich auch nächtens öfters aufgeblieben, mich dann auch ein bisschen um die Zwillinge gekümmert mit, weil meine Frau hatte auch voll gestillt. Ja, und dann ging es eigentlich so, dass mein Vorgesetzter da nicht mit zufrieden war mit meiner Arbeitsleistung, dass ich eben halt morgens mal unrasiert zur Arbeit gekommen bin und. Und das war mir eigentlich nachher wirklich zu lästig und habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, jetzt könnt ihr mich wirklich mal am Arsch lecken. Ich bin jetzt weg. Geld ist mir nicht wichtig. Ich kümmere mich um meine Familie. Finde ich einen komischen Ansatzpunkt, einen seltsamen. Ja, jetzt geht's weiter. Ich habe dann eben halt eine Fortbildung gemacht zum Systementwickler dezentrale Systeme. Habe über 150 Bewerbungen geschrieben. Und dann immer nur Absagen gekriegt, bin dann auch, sagen wir mal, psychisch ein bisschen abgerutscht, hatte dann auch die Unterstützung von meiner Frau nicht. Es gab sehr oft Streit und Krach und so weiter und Ende 94 hat sich meine Frau von mir getrennt, obwohl wir 3 Kinder zusammen haben, kurz vor der Sozialhilfe stand ich. Ja, und anstatt eben halt den Kopf in den Sand zu stecken, habe ich mich dann 5 Monate später selbstständig gemacht und deshalb meinen viele eben halt, dass ich auch ein Schmarotzer bin. Durch die Langzeit längere Arbeitslosigkeit hatte ich natürlich dann auch einen negativen Schufa-Eintrag. Habe bei Banken eigentlich nur noch ein Guthabenkonto bekommen und habe mich dann 5 Monate, nachdem ich mich von meiner, beziehungsweise meine Frau sich von mir getrennt hat, selbstständig gemacht. Bin dann natürlich auch auf Sozialhilfe angewiesen. Ja. So, anfangs war es eben halt so, ich keinen Überziehungskredit gehabt und, weil die Banken gesagt haben, jetzt, der hat einen negativen Schufa-Eintrag, dem geben wir nichts. Dadurch sind mir auch einige Aufträge durch die Lappen gegangen, weil ich damit in Vorkasse treten musste. Wie hast du dich denn selbstständig gemacht, als was? Ich bin Internetdienstleister und habe mittlerweile hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis das älteste Reisebüro ins Internet gebracht. Also das heißt, die Geschäfte laufen jetzt gut? Nein, immer noch nicht. Also mangels Geld bin ich eigentlich auf die Unterstützung des Kreissozialamtes angewiesen teilweise. Also das heißt, das ist ja schon ein etwas schwierigerer Fall bei dir. Du bemühst dich ja und du bist ja aktiv, dennoch bist du auf Unterstützung angewiesen und deshalb hast du den Ruf in deinem Freundeskreis, dass du ein Parasitär lebst? Ja, so ungefähr, weil ich müsste ja eigentlich, ich könnte ja eigentlich arbeiten gehen, damit ich auch für den Unterhalt für meine Kinder sorgen kann und. Also der einzige Punkt, um da nochmal einzuhaken, ich habe da gerade auch aufgezeigt, der mir nicht nachvollziehbar ist. Man ist verheiratet und kriegt Zwillinge. Das sind quasi das zweite und das dritte Kind ist da. Und dann sagst du, Geld spielt für mich keine Rolle, ich habe dann gekündigt. Gerade dann ist doch eine Familie auf ein gutes Einkommen angewiesen, wenn das dritte Kind Jürgen, da ist. Jürgen, das dritte Kind war noch nicht da. Na gut, ist ja egal, aber die Familie wuchs halt. So, das war eben halt auch das... Was ich war auch im Betriebsrat drin in der Firma und was der Betriebsratsvorsitzende, der ist ein sehr lieber Mann, der hatte auch gesagt, Mensch, wieso machst du das und so, du hast Familie, denk da dran. Nur ich war sogar einmal 4 Monate krank gewesen, das waren psychosomatische Störungen aufgrund des Stresses, der da eben halt vorgeherrscht. Warum hast du dich denn nicht bei einer anderen Bank beworben? Habe ich doch. Ich habe zig Bewerbungen vorher weggeschickt. Ja gut, nach der Weiterqualifizierung aber erst. Nee, vorher auch. Ich habe vorher auch schon Bewerbung geschickt. Also ich hatte 3 Jahre vorher, hatte ich mich auch schon mal bei anderen Banken beworben. Aber also klassisch heißt das, dass du dich jetzt heute völlig fehlbeurteilt fühlst von deiner Umwelt. Richtig, ja. Also ich meine gerade so in dem Bereich, sagen wir mal, viele Männer, die eben halt von ihren Frauen getrennt leben oder die, sagen wir mal, von zu Hause rausgeschmissen werden. Also die Leute sagen im Prinzip, der Typ ist qualifiziert, der könnte arbeiten, aber der unterstützt seine Frau und die Kinder nicht. Richtig. ist. So ist das. Weil ich mich eben halt selbstständig gemacht habe. Mhm. Nun könnte man ja sagen, wie lange läuft jetzt diese Selbstständigkeit? Ich bin jetzt seit einem Jahr bin ich selbstständig und es fängt langsam an so zu laufen, dass ich gerade auch mal meine Telefongebühren und so weiter, meine eigene Miete bezahlen kann. Okay, da kommt auch mal in die Petrolie. Also du siehst aber einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Sehe ich ja. Dass du mit dieser Selbstständigkeit Fuß fassen könntest. So, und das, was eben halt ein Schmarotzer ist, ich habe einen Kunden gehabt, der hat mittlerweile den dritten Provider gewechselt, lässt sich irgendetwas programmieren und das ist nämlich einer derjenigen, die wirklich schmarotzen. Okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Und das ist ja auch zu spezifisch. Richtig. Also ich werde mich jetzt von dir verabschieden mit einem zwiegespaltenen Gefühl, weil ich nicht genau weiß, ob was ich davon halten soll, ob Ralf vielleicht nicht doch auch hätte einen anderen Weg gehen können. Hätte ich. Hättest du, ne? Und dann wäre dir dieser Vorwurf vielleicht auch erspart geblieben und es wäre vielleicht auch die fairere Lösung gewesen deiner Familie gegenüber. Aber das können wir jetzt nicht mehr erörtern. Ich wünsche dir auf jeden Fall, jetzt ist es wie es ist, dass du mit deiner Selbstständigkeit und dem jetzigen Job vorankommst. Ja, tschüss, Ralf. Deshalb, ich sitze immer noch im Büro und arbeite. Ja, das ist auch richtig so. Ja, klar. Tschüss, Ralf. Okay, danke. Ciao. Jetzt ist Tom dran. 28, hi. Ja, hallo, Domian. Tom. Sei gegrüßt. Genau, erstmal Kompliment zu deiner Sendung. Finde ich ganz toll. Guck ich jeden Abend an. Vielen Dank. Genau. So, jetzt zum Thema. Ich schmarotze mich mehr oder weniger so durch das Leben. Mit einem Kumpel zusammen, muss man sagen. Ja. Ja, unsympathischen Leute. Ja. Warum macht ihr das denn? Tja, das die Gelegenheit. Die Gelegenheit, die ergibt sich halt schon mal ab und zu hin. Also wir wollen die Facts mal eben klären. 28 Jahre alt. Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, keinen Job. Doch, zur Zeit, ja. Was machst du? Ich mache mit Autos Reparaturen und so ein Gedöne mache ich alles, ne? Was verdienst du da im Monat? Das ist keine feste Anstellung, da kommt immer drauf an, wie viele Aufträge man hat, ne? Mhm. Auf jeden Fall bist du machst schon, du liegst nicht nur faul rum. Nee, das mache ich nicht. Hast du eine eigene Wohnung? Ja, klar. Die hast du? Ich habe so eine eigene Wohnung, ja, jetzt, genau. Jetzt erzähl mal, wie und wo du schmarotzt. Ja, wie gesagt, das fing an circa vor 8 Monaten. Ein Kumpel hatte mich mal mitgenommen in der Disco. Vorher bin ich eigentlich gar nicht so oft weggegangen in Discos. Und er meinte, sei doch nicht blöd und nimm du doch die Frauen aus, anstelle jetzt umgedreht, dass die Frauen dich jetzt ausnehmen, ja? Und habe ich gesagt, ja, wie willst du das denn machen und so? Ja, meinte er, lass einfach erstmal ein Bierchen bezahlen und dann gucken wir mal weiter, so. Ja, und habe ich mal gefragt, er sollte das mal vormachen, ja, hat das auch gemacht und hat auch ganz gut geklappt und von da an so nehme ich mehr oder weniger meine Schwägerin aus, ne? Wie, die bezahlt hier immer das Bier? Ja, aber so richtig, ne? Ich bin, wie gesagt, du besäufst dich immer auf Kosten der Schwägerin. Ja, aber so richtig, ne? Wie, ich bin jetzt kein billiger Kostgänger, so wenn ich weggehe, dann will ich auch richtig Halligalli und Party machen. Was macht denn deine Schwägerin dann immer auch in den Diskotheken? Ja. Ist die auch zufällig dann da, oder wie? Ja, wie gesagt, die ruft mich ja an und fragt, ob ich mitkommen möchte. Und die will es im Prinzip ja, so ein Handy zu machen. Ne? Nicht, dass da irgendwas im Busch ist, dass die scharf auf dich ist. Ja, das kann sein, aber wie gesagt, das ist auch gar nicht mein Fall. Aber 8 Monate, guck mal, Domian, das ist eine heftige Zeit. Und wie gesagt, wir gehen jeden Freitag, jeden Samstag gehen wir weg. Wie, immer nur du und die Schwägerin? Ja, und ab und zu auch mal ein Kumpel dabei und dann ihre Freundin so. Ne? Aber die Freundin, die ist genauso dumm irgendwie, die bezahlt ihm dann alles so. Wo ist denn dein Bruder am Wochenende? Mein Bruder? Ja. Ich habe keinen Bruder. Du hast also die Schwägerin. Ja, von meiner Frau, die Schwester. Ach so um die Ecke. Ja, ach so, genau. Ach so, von meiner Frau, die Schwester. Ja, genau. Ja, nee. Moment, was sagt denn deine Frau, wenn du immer mit der Schwester ausgehst? Die findet da eigentlich gar nichts Schlimmes bei so. Na, das riecht mir aber alles sehr dubios. Nee. Also, wie gesagt, nee, da ist nichts, auf keinen Fall. Also, du bist auf jeden Fall nicht scharf auf sie. Nee, auf sie gleich. Vielleicht, ne, könnte sein. Kann sein, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Sie sieht nicht so besonders gut aus. Ich denke mal, dass sie mehr oder weniger komplex hat mit anderen Leuten und findet halt toll, wenn ich mit ihr mitkomme. Und wo du natürlich wunderbar aussiehst? Ja, nee, Quatsch. Nee, das ist Blödsinn, nee. Aber ich denke mal... Ja, es kann natürlich sein, das ist so eine Ursache halt. Ja, klar, ich weiß auch nicht so genau, aber... Ist denn diese arme Schwägerin dein einziges Opfer? Oder schnaufst du nicht? Ich hatte schon mal eine Frau kennengelernt, das ist überhaupt der Hammer so. Ich hatte damals kein Auto, wollte unbedingt eins haben und hab ein Mädchen auch in der Disco kennengelernt, hab ihr einen vorgejammert, weil ich alles zu Schulden hätte und dass ich wahrscheinlich demnächst in den Knast gehen würde. Und falls ich nicht irgendwie an eine Summe von ca. 8000 Mark komme, um meine Schulden zu bezahlen. Und natürlich hat sie sich dann so Vorwürfe gemacht, die Waffe knallt mich und so. Und meinte so, 3-4 Tage später, weißt du was, ich leide da Geld. So, 8000 Mark? Ja. Hat und die dir geliehen? Ja, die hat sie mir geliehen. Ne? Und hat das arme Mädchen das Geld zurückbekommen? Nee. Das ist es ja, ne? Ah, schon, da hört der Spaß auf. Also, ja. Mit der Schlägerin kann ich ja mal schmunzeln drüber. Ja, klar. Aber das ist natürlich eine miese Tour. Ja, das stimmt schon, deshalb rufe ich auch an. Ne? Wie lange ist das her mit den 8000 Mark? Das ist schon 4 Jahre her. 4 Jahre? Und du hast diesem Mädchen nichts zurückgezahlt? Nee. Siehst du die denn manchmal? Nee, überhaupt nicht mehr. Von da an gar nicht mehr, ne? Das war noch vor meiner Hochzeit. Du hast das Geld genommen und abgehauen? Ja, ich habe mich danach noch einmal 2 Tage danach blicken lassen. Ich habe mir mein Auto gekauft, das ich haben wollte. Und ich habe dann mehr oder weniger mit ihr Stress angefangen, damit ich halt irgendwie aus der Situation rauskomme. Ja, und sie hat sich aber dann danach auch nicht mehr gemeldet. Sie wusste ja, wo ich wohne, meine Telefonnummer, alles wusste die, ne? Ja, nun stell es nicht so dar, als sei sie noch schuld. Nee. Ich bin das von schuld. Ja, weißt du denn, wo die heute wohnt, die Frau? Nee, heute nicht mehr. Ich habe zwischendurch mal versucht, da anzuklingeln, irgendwie... dass ich ihr da vielleicht einen Raten wiedergeben konnte, aber da, wo sie gewohnt hat, da wohnt sie nicht mehr. Und die Eltern, die geben auch keine Auskunft darüber, wo sie jetzt Also, erst einmal ist die Frau natürlich mitschuld, weil sie so dumm ist und dir das Geld gegeben hat, aufgrund eines Gespräches da. Ja, genau. Ja. Gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass dich das nicht entschuldigt. Nee, das ist ja klar. Ist dir klar, ne? Das ist klar. Ich hoffe, dass du das auch als einen sehr miesen Zug an dir... Ja, da war auch nicht besonders fair so von mir. Aber wie gesagt, zu der Zeit hatte ich kein Auto und das hat mich einfach mehr gelockt. Jetzt das Geld jetzt wie der Mensch selber, ne? Jetzt, wie viel kostest du denn deiner Schwägerin jeden Freitag? Wir gehen jeden Freitag, jeden Samstag gehen wir weg, ne? Und zwischen 60 und 80 Mark pro Tag, ne? Pro Tag. Sind das schon, ja. Wie gesagt, ich nehme auch schon gar kein Geld mit in die Disco, so. Ich nehme, kannst du mir glauben, kein Heller nehme ich mit. Du lässt es dir immer gut gehen dann. Ja, ich lasse mir so ruhig. Und freust dich heute schon auf morgen und übermorgen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, nur mittlerweile mache ich mir dann auch schon ein bisschen was Gedanken, so, weil sie mehr oder weniger durch mich jetzt in die Miesen gekommen ist bei der Bank, ne? Also schon, ich finde, es klingt lustig, aber es ist auch schon wieder ein bisschen traurig, finde ich. Ja, klar. Das ist auch blöd, wie du dich da verhältst. Ja, das kann man ja vielleicht eine Weile mal machen, aber wenn du mir sowas erzählst, dass diese arme Frau jetzt auch in die Miesen gerät, dann sei... Deshalb mache ich mir auch jetzt mehr oder weniger irgendwie schon ein bisschen was Gedanken. So. Ich finde, du sollst dir nicht mehr oder weniger ein bisschen was Gedanken machen, sondern ab morgen mal dein Bier selbst bezahlen. Und übermorgen. Fällt dir wahrscheinlich jetzt sehr schwer? Das wird mir nicht so schwer fallen, wirklich nicht. Ich würde sie auch einladen. Ich habe ihr das auch schon ein paar Mal gesagt. Mensch, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide vereinbaren jetzt, dass du morgen deine Schwägerin einlädst, morgen Abend. Und du übernimmst den ganzen Abend. Ja, gut, alles klar. Ne, das vereinbaren wir beide jetzt und ein Mann, ein Wort und das wirst du auch so machen. Alles klar, okay. Tschüss, Tom. Bis dann, ja, ciao. Jetzt habe ich noch die Aga dran. Oder den Aga. Hallo. Aga. Ja, hallo. Die Aga, ja. Die Aga. Ja, hallo. Hi. Hi, Aga. Und zwar meine Story ist diese. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich seit 4 Jahren befreundet. Mhm. Und wir verstehen uns die ganze Zeit total gut. Wir können uns alles erzählen und so. Mhm. Und das Problem ist, wenn wir weggehen, in der Disco oder so zum Beispiel, mit einer Clique, alle kaufen sich was zu trinken oder so. Und sie kauft sich nie was zu trinken. Mhm. Sie trinkt immer von anderen. Mhm. Oder wenn wir essen gehen, dann nimmt sie sich einfach was von anderen und isst einfach mit. Und sie bestellt sich nicht ihre eigene Pizza oder sowas? Nein, oder zum Beispiel in einer Eisdiele bestellt sie sich kein Eis. Mhm. Überhaupt nicht, sondern wartet, bis jemand ihr was ausgibt. Und das geht auch schon seit 4 Jahren so? Ja, das ist mir erst so vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr aufgefallen. Mhm. Und wenn man so gut miteinander befreundet ist, kann man ja auch offene Worte sprechen. Hast du ihr das mal gesagt? Hier, komm, das geht doch eigentlich nicht so. Das habe ich ihr nicht gesagt. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil ich rede gerne mit ihr über meine Probleme und so. Und wenn ich denke, wenn ich ihr das sagen würde, vielleicht wird sie sich da irgendwie in den Rücken zu mir zukehren. Ja, aber es ist doch auch nicht sehr schön für dich wiederum so ausgenutzt zu werden. Ja, sicher, für mich und für meine Freunde auch nicht. Für die Freunde auch nicht. Und das macht doch gerade eine gute Freundschaft aus, dass man halt auch negative Sachen dem anderen sagen kann. Vielleicht hat sich das bei ihr auch irgendwie so eingependelt, dieses ganze Verhalten, dass sie sogar dankbar ist, wenn du es ihr mal sagst? Weiß ich nicht, ob sie dankbar ist. Ist sie denn generell ein sehr geiziger Mensch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also, ich würde... Ja. Nee, ich würde dir das sagen. Weil jetzt ist es dir aufgefallen und es wird dir immer mehr auffallen. Und es wird dich immer mehr provozieren und dich innerlich sowieso wegtreiben von ihr. Insofern ist es vielleicht auch eine Chance für eure Freundschaft, wenn du das, was dir da so richtig aufstößt, ihr mal auf den Tisch legst. Vielleicht kann dadurch die Freundschaft ja auch nochmal einen neuen Drive kriegen. Ja, das stimmt. Weil die letzte Zeit zum Beispiel sehen wir uns total selten und sprechen halt selten mit umeinander. Mhm. Weil die letzte Geschichte war diese, dass sie mit meinem Onkel jemanden abholen sollte. Mhm. Und sie sollte dafür 20 Mark die Stunde kriegen. Mhm. Und das würde zwei Stunden dauern, ja? Mhm. Also 40 Mark. Und dann hat sie gesagt, nee, weil das am Samstagmorgen war, hat sie gesagt, sie muss ausschlafen. Und hat sie nicht gemacht. Wir müssen, bitte? Ich sag, wir müssen jetzt Schluss machen. Die Sendung ist gleich zu Ende, liebe Aga. Sagt der Freundin das. Ich finde es richtig und fände es auch wichtig für eure Beziehung. Ja, ich habe Angst, sie zu verlieren halt. Das können wir jetzt nicht weiter vertiefen. Wir sind gleich weg vom Sender. Tschüss, Aga. Ciao. Okay. Ihr Lieben in der Technik, heute Nacht Luigi Rensinghoff. Und morgen sind wir um 1 wieder da. Radio 1 Live wieder schauen. Wir müssen da hinten vorbei. Ciao.